Deutschlandfunk, Journal am Vormittag. Herzlich willkommen zu Kontrovers an diesem Montag. Morgen im Studio begrüßt Sie Bettina Klein. Eine Ausstellungs- und Dokumentationsstätte soll künftig in Berlin an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert erinnern. Die Große Koalition will ein sichtbares Zeichen setzen, wie es in der Vereinbarung heißt, um Vertreibungen zu ächten. Die Expansions- und Vernichtungspolitik der Nazis soll dabei als Ursache von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg dargestellt werden. Und es wird für diese Institution ein Stiftungsbeirat zu benennen sein. So viel zu den Fakten, über die wir heute diskutieren wollen. An einer möglichen Personalentscheidung hat sich in der vergangenen Woche allerdings eine heftige Kontroverse zugespitzt. Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, die diese Ausstellung mitinitiiert hat, soll nach dem Willen ihres Verbandes diesem Beirat angehören. Das stieß auf vehementen Protest der polnischen Regierung und großer Teile der polnischen Öffentlichkeit. Und es bringt auch koalitionsinternen Zündstoff mit sich. Vor allem aus der SPD wird gefordert, auf die Personalie Steinbach zu verzichten. Alles wartet nun auf ein klärendes Wort der Kanzlerin oder dass sich mit einem möglichen Rückzug der vertriebenen Präsidentin der Fall womöglich von selbst regelt. Was unsere Hörer dazu meinen, das haben einige von Ihnen uns heute Morgen bereits mitgeteilt. Grün in Hannover, guten Morgen. Ich finde, wen wir da einsetzen als Leiter, das ist unsere Sache. Ich finde, es ist in diesem Fall ganz besonders auch von der polnischen Seite Diplomatie angesagt. Mein Name ist Jürgen Radke, ich rufe aus Brandenburg-Havel an. Dadurch, dass die polnische Seite es so publik in die Öffentlichkeit getragen hat, können wir gar nicht anders handeln, als unsere Meinung in der Weise zum Ausdruck zu bringen, dass wenn der Bund der Vertriebenen die Frau Steinbach in diesen Stiftungsrat haben will und nominiert, dann geht sie dort auch rein. Wir verlangen ja auch nicht, dass Radio Maria eingestellt wird, um die endlich mal Schluss zu machen mit den permanenten Hetzsendungen gegen Deutschland. Guten Tag, mein Name ist Marion Tenny. Ich rufe an aus Kaiserslautern. Ich finde, dass Frau Steinbach, die ein Störfaktor ist, zurücktreten soll, wenn ihr was am Gedenken für die Vertriebenen liegt. Es geht ja nicht nur um die Vertriebenen aus Schlesien oder Ost- und Westpreußen, sondern ja auch um alle die, die durch Hitlers Aktion vertrieben wurden. Polen, Russen, Ukraine mit einbezogen. Mein Name ist Lieselotte Daube, wohnhaft in Köln, 1945 geflohen aus Ostpreußen. Und ich bin unbedingt dafür, dass dieses Vertriebenenzentrum in Berlin gebaut wird und dass Frau Steinbach nicht zurücktreten soll. Ich kann überhaupt nicht die Hysterie der Polen verstehen, denn Frau Steinbach hat mit Hitler nichts zu tun und sie leugnet auch nicht, dass wir den Krieg begonnen haben. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn wir dem hysterischen Begehren der Polen nachgeben würden. Auf den ersten Blick geht es also um eine Personalfrage, aber der Streit wird benutzt als Chiffre für dahinterliegende Probleme. Das deutsch-polnische Verhältnis ist betroffen, die Rolle der Vertriebenen in Deutschland und auch die polnische Innenpolitik, um nur einige Aspekte dieses komplexen Themas zu nennen. Und darüber möchte ich heute Morgen mit Ihnen diskutieren und Ihnen natürlich zunächst unsere Gäste vorstellen. Wir beginnen in Berlin mit B. und Wolfgang Bosbach, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender. Guten Morgen, Herr Bosbach. Guten Morgen. Bei ihm im Funkhaus des Deutschlandradio in Berlin Markus Meckel, SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Guten Morgen auch Ihnen. Einen schönen guten Morgen allerseits. Aus Nürnberg zugeschaltet Albrecht Schläger. Er ist Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen. Und wir sollten vielleicht mit dazu sagen, er ist SPD-Mitglied und er war Landtagsabgeordneter für die Sozialdemokraten in Bayern. Grüße Sie, Herr Schläger. Schönen guten Morgen. Und in Frankfurt-Oder begrüße ich Christoph Wojciechowski, Direktor des Collegium Polonicum an der Europa-Universität Viadrina. Guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen, Frau Klein. Und zu Beginn der Sendung als Einstimmung gewissermaßen wollen wir gerne unseren Korrespondenten Thomas Rautenberg in Warschau kurz zu Wort kommen lassen, der noch einmal die Emotionen beschreibt, die Erika Steinbach in Polen auslöst. Nach Papst Benedikt und Bundeskanzlerin Merkel dürfte Erika Steinbach zu den bekanntesten Deutschen in Polen zählen. Die Vorsitzende des Deutschen Bundes der Vertriebenen gilt in der polnischen Öffentlichkeit als ein rotes Tuch, als eine Art persona non grata. Doch woher rührt die zweifelhafte Ehre, mit der die Unionspolitikerin Steinbach in Polen bedacht wird? Ein Blick in die polnischen Geschichtsbücher reicht aus. Ob in den Jahren des Kommunismus oder der Polnischen Republik, der Deutsche Vertriebenenbund wird schon in den Schulbüchern als Hort des Bösen, der Ewiggestrigen als Vereinigung deutscher Revanchisten hingestellt. Auf Erika Steinbach fokussiert sich die polnische Ablehnung dabei ganz besonders. So wird der deutschen Politikerin nicht verziehen, dass sie seinerzeit im Bundestag gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gestimmt hatte. Und dann wird Erika Steinbach auch noch die eigene Herkunft angelastet. Als Tochter eines deutschen Besatzungssoldaten war sie nach Polen gekommen und mit ihrem Vater musste sie schließlich aus Polen flüchten. Schwerer kann ein Makel aus polnischer Sicht auf einem Menschen kaum lasten. Und als Symbol des Bösen stigmatisiert, sind weder die polnische Politik noch die Öffentlichkeit bereit, sich mit der wirklichen Arbeit von Frau Steinbach im Deutschen Vertriebenenbund auseinanderzusetzen. Informationen und Eindrücke aus Warschau von Thomas Rautenberg. Und ich würde gerne beginnen die Runde mit Christoph Wojciechowski. Wenn wir das hören, können Sie uns erklären, weshalb sind diese Faktoren so wichtig für Polen, dass sie solche Emotionen schüren können? Ja, das sind mehrere Faktoren verschiedener Art. Das sind Fakten, also die Aussagen von Frau Steinbach, die der Vorsitz im Bund der Vertriebenen. Das sind auch gewisse Symbole, die Art und Weise, wie sie auftritt. Henryk Broder meinte, wäre sie klein, schwarzhaarig, alt und mit piepsiger Stimme, würde sie nicht so viel Aufsehen erregen und nicht so zur Symbol des aggressiven Germanentums stilisiert. Glauben Sie das auch? Woran? Ja, wissen Sie, in der Geschichte bleiben Umbruchsprozesse an Personen hängen und in diesem Falle hat sie offensichtlich dieses Glück oder Pech gehabt, dass sie alle diesen Spannungen und alle diesen Bewegungen in der kollektiven Psyche auf sich gezogen hat und mit dieser Rolle muss sie irgendwie fertig werden. Müssen die Deutschen dafür Verständnis aufbringen nach ihrem Leben? Ja, natürlich. Man lebt ja, man ist ja in einem Boot und dieses die letzten 60 Jahre beruhten auf einem Konsens. Ja, die Deutschen machen sich etwas kleiner gegenüber den Polen und anderen Völkern, weil sie eben den Zweiten Weltkrieg angezettelt haben. Die anderen Völker machen sich etwas größer, weil sie diesen Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und moralisch überlegen sind. Und auf diese Weise stellte man so einen Konsens des Selbstwertgefühls her. Und das hat in den Tiefen der kollektiven Psyche das gute, relativ gute Verhältnis in Mitteleuropa bestimmt. Und jetzt kommt das alles ins Wanken und natürlich Frau Steinbach ist das Bösewicht, welches hier in diesem Topf am stärksten rührt. Sie sagen das so, Bösewicht, aber das meinen Sie selber nicht ganz ernst, oder? Nein, nein, ich persönlich habe nichts gegen Frau Steinbach. Ich habe viele Frau Steinbachs getroffen und ich unterscheide mich von den meisten Polen dadurch, dass ich das Bedürfnis der Deutschen, ihre Geschichte auch in diesem Punkt, das heißt Leiden des eigenen Volkes und der einzelnen Menschen aufzuarbeiten, verstehe. Ich mache das auf meine Art und Weise. Hier an der Grenze sammle ich seit Jahren Biografien der Menschen, der Deutschen und der Polen. Die meisten Biografien haben etwas mit der Vertreibung zu tun. Ich lasse die einen den anderen ihre Geschichten lesen und bin nie einer aggressiven Reaktion begegnet. Die Empathie im Menschen ist so groß, dass man das akzeptiert und mitempfindet. Albrecht Schläger vom Bund der Vertriebenen bei uns in der Runde zugeschaltet aus Nürnberg. Wenn Sie diese Einwände hören, haben Sie einen Funken Verständnis für diese Empfindungen oder lassen Sie keinen einzigen dieser Einwände gelten? Ich habe dafür sogar sehr viel Verständnis. Denn man muss ja betrachten, dass Polen im Laufe der Jahrhunderte mit seinen Nachbarn, sei es jetzt Russland oder Deutschland, immer sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die Teilung Polens unter Stalin-Hitler war ja dann das Schlimmste am Ende. Und wenn man das so weiß, dann hat man dafür Verständnis. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass Frau Steinbach diejenige ist, die jetzt 10 Jahre den Bund der Vertriebenen leitet und während ihrer Zeit ist es gelungen, diese Organisation zu einer ausgesprochenen friedfertigen Organisation zu machen. alles, was an Radikalität, zum Beispiel im Vorstand, im Präsidium, einmal im Entferntesten da war, hat sie ausgeschaltet. Und das ist eigentlich ein großes Verdienst. Und deswegen ist es umso bitterer, wenn jetzt, ich möchte sagen, ungerechtfertigt, sie zum Buhmann bzw. Buhfrau gemacht wird. Frau Steinbach, wenn man noch anschaut, ihre Rede zum Beispiel vor der Wyszynski-Universität in Warschau im Jahre 99. Dort ist sie auf Konsens, auf Frieden, auf gegenseitiges, gemeinsames Gestalten Europas aus. Und ich kenne zum Beispiel keine Organisation in Deutschland, die eine große Veranstaltung, eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 60-jährigen Warschauer, also 60 Jahre Warschauer Aufstand 1944. Dabei sind 200.000 Menschen umgekommen, 200.000 Polen. Der BDV hat in Berlin hier mit Ralf Giordano, mit Bischof Lehmann und so weiter eine große Gedenkveranstaltung gemacht. Ich weiß nicht, sowas muss man doch auch irgendwo registrieren. Okay, Herr Schläger, ich darf noch mal nachfragen. Frau Steinbach hat ja am Wochenende so ein bisschen angedeutet, sie würde mit dem Bund der Vertriebenen noch einmal erörtern wollen, ob sie tatsächlich die Vertreterin im Stiftungsbeirat sein wird. Halten Sie es für denkbar oder nicht für denkbar, dass der Bund der Vertriebenen auf Erika Steinbach in diesem Gremium verzichtet? Also es war so, dass der Kanzleramtsminister Neumann gesagt hat, dass die Verbände ihre Vertreter benennen dürfen. Wenn jetzt hier an unserer Benennung Zweifel gezogen werden, dann wird es so sein, wir treffen uns in 14 Tagen in Berlin. Da kommt das Präsidium zusammen, beziehungsweise die Bundesversammlung. Und dann wird man darüber reden. Vorher kann man da schlecht was sagen. Herr Meckel, Sie sind selbst angegriffen worden von Frau Steinbach. Sie hat Ihnen persönlich und auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse ja vorgehalten, Sie hätten die Polen aufgehetzt. Was machen Sie mit diesem Anwurf? Bleiben Sie dabei, Frau Steinbach sollte zurückziehen? Also, sie hat mir mit diesem Vorwurf einfach zu viel Ehre angetan, weil sie mir zutraut, ein ganzes Volk quer durch alle Parteien aufzuhetzen gegen sie. Ich kann nur sagen, das ist zu viel der Ehre, das könnte ich nicht, selbst wenn ich es wollte. Sie hat sich auf der einen Seite diesen Ruf in Polen selbst erarbeitet, zum anderen ist sie auch ein Stück weit zum Opfer gefallen, man muss auch sagen, Aufregungen in Polen und manchen Unsachlichkeiten in den öffentlichen Medien und auch in der Kaczynski-Regierung. Es war, und da müssen wir noch mal ein Stück weit zurückgehen in die Geschichte, als wir im Wahlkampf 2005 waren, die CDU und die SPD, hatten wir zu dieser Frage völlig unterschiedliche Meinungen. Die SPD hat gesagt, ein Zentrum gegen Vertreibungen machen wir nicht mit. Die CDU wollte es. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir in Berlin zusätzlich zu dem bisherigen, und es geschieht ja schon einiges, die gibt es übrigens schon in Berlin, ein Denkmal für die Vertriebenen, dass zusätzlich etwas geschehen soll. Das wurde dann mit diesem Stichwort sichtbares Zeichen benannt und wir haben uns dann darauf geeinigt, eben nicht ein Zentrum gegen Vertreibungen zu machen, sondern eine zusätzliche Dauerausstellung im Rahmen der deutschen Museumslandschaft, im Rahmen des Deutschen Historischen Museums, haben dieses miteinander ausgearbeitet. Dieses Projekt ist dann nach dem Regierungswechsel in Polen auch mit Polen besprochen worden, was vorher mit der Kaczynski-Regierung schwierig war. Die polnische Regierung hat dies akzeptiert und hat gesagt, wir wollen uns, obwohl es eine solche Möglichkeit gab, wir wollen uns nicht institutionell beteiligen, aber wir haben wiederum gesagt, wir wollen das alles in Verständigung, in Versöhnung mit Polen sehr transparent, sehr durchsichtig läuft. Und wir wollen auch polnische Beteiligung in den Gremien, das heißt insbesondere im wissenschaftlichen Beirat. Wir wollen eine Veranstaltung machen mit polnischen, tschechischen und internationalen Historikern, um die Konzeption dieser unselbstständigen Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung zu machen. Und es war die ganze Zeit klar, seit einem Jahr übrigens, war immer klar, ich habe das darüber nie öffentlich diskutiert, weil wir intern uns einig waren und dies auch deutlich gemacht haben, dass eine Nominierung und Berufung von Frau Steinbach nicht in Frage kommt, weil wir eben kennen, die Situation in Polen und dass dieses vieles im deutsch-polnischen Verhältnis kaputt machen würde. Das haben wir seit einem Jahr immer wieder intern deutlich gemacht. Ich habe keine öffentlichen Anwürfe gegen Frau Steinbach in diesem Jahr gemacht, weil ich es der CDU auch nicht schwer machen wollte, hier intern eine Klärung zu führen. Und übrigens glaubte ich immer, dass Frau Merkel mit Frau Steinbach das klären kann. Ihr deutlich zu machen, bei allem, was sie von sich, und da ist manches gesagt worden, positiv zu sagen ist. Aber wenn man ein solches Projekt machen will und sagt, wir wollen es als Zeichen der Verständigung und im Geiste der Versöhnung machen, dann muss man die Position des Nachbarn akzeptieren, selbst dann, wenn man in Bezug auf die eigene Beurteilung Zweifel hat. Deshalb mein Aufruf noch einmal. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Frau Steinbach zurückzieht an dieser Stelle und den Weg freimacht für das wirkliche Arbeiten dieser neuen Stiftung, weil ohne dieses... Herr Meckel, wir haben noch eine Stunde Zeit zu diskutieren. Wolfgang Bosbach muss jetzt die Chance bekommen, in dieser ersten Runde seine Meinung zu sagen. Herr Bosbach, befürwortet die Union weiter die Nominierung von Erika Steinbach und wird sich auch in Zukunft für sie einsetzen? Die Union hat Erika Steinbach nicht nominiert, denn es sind nicht Plätze im Stiftungsrat, die der Union zugestehen. Befürwortet sie die Nominierung, war die Frage. Ja, selbstverständlich. Das ist, 3 Plätze in diesem Stiftungsrat sind dem Bund der Vertriebenen zugeordnet worden. Es gibt noch zum Beispiel 3 Plätze für die beiden großen christlichen Kirchen und den Zentralrat der Juden. Keiner einzigen Organisation schreiben wir vor, wer in diesen Stiftungsrat entsandt wird. Und wir sollten es auch beim Bund der Vertriebenen nicht tun. Der Bund der Vertriebenen ist in seiner Entscheidung völlig autonom. Wir sollten diese Entscheidung des Bundes der Vertriebenen akzeptieren. Ich kenne keinen vernünftigen Grund, warum Erika Steinbach nicht diesem Stiftungsrat angehören sollte. Eine Hörerin hat zu Beginn der Sendung gesagt, warum sollte sie nicht Leiterin werden? Das wird sie überhaupt nicht. Sie wird eines von 13 Mitgliedern des Stiftungsrates werden oder sie soll ein Mitglied dieses Stiftungsrates werden. Ich habe auch bis jetzt in den ersten 15 Minuten überhaupt kein Argument gegen Erika Steinbach gehört. Ich habe viele Argumente gegen den Bund der Vertriebenen gehört. Dieser Logik folgend dürfte der Bund der Vertriebenen überhaupt nicht im Stiftungsrat vertreten sein. Das ist für mich aber völlig unvorstellbar, denn eine Erinnerungsstätte ohne Einbeziehung der Betroffenen wäre doch geradezu ein Treppenwitz der Geschichte. Und gerade Erika Steinbach, und ich bin Herrn Schläger ausgesprochen dankbar, dass er das erwähnt hat, hat eine Kurskorrektur in der Politik des Bundes der Vertriebenen eingeleitet. Ich bin sehr dafür, dass diese Erinnerungsstätte entsteht im Geiste der Versöhnung, des Aufeinanderzugehens. Aber die Dämonisierung der Kollegin Erika Steinbach, die seit Jahren stattfindet, findet ganz bestimmt nicht im Geiste der Versöhnung statt. Herr Bosbach, die Kanzlerin hat jetzt gesagt, sie braucht noch einige Tage Zeit, um eine Lösung zu finden, die allen Seiten gerecht wird. Sehen Sie eine Lösung? Es ist nicht meine Aufgabe, eine Lösung zu suchen oder zu finden. Das ist Sache des Bundes der Vertriebenen. Wir sind ein souveränes Land und sollten uns auch so verhalten. Und der Bund der Vertriebenen ist in seiner Entscheidung souverän. Und die Politik sollte auch gar nicht versuchen, aber die Kanzlerin in Personalentscheidungen des BDV hereinzuregieren. Die Kanzlerin möchte, wie wir alle, dass der Stiftungsrat und die Stiftung möglichst rasch ihre Arbeit aufnehmen. Das hängt zurzeit alleine vom Verhalten der SPD ab. Sie hören weiterhin die Sendung Kontrovers im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, sichtbares Zeichen der Versöhnung, der neue Streit um das Zentrum gegen Vertreibungen. Könnten die Teilnehmer einmal klar sagen, ob es sich bei dieser Einrichtung um eine deutsch-polnische oder um eine rein deutsche und von Deutschland bezahlte Einrichtung handelt? So fragt Egon Heinrich. Sollte es eine rein deutsche Einrichtung sein, stellt sich die Frage, warum die polnischen Politiker bestimmen können, wer in die Aufsichtsgremien kommen darf und wer nicht. Gernot Brisewitz schreibt, ohne Zweifel sind die Vorwürfe gegen Frau Steinbach in den polnischen Medien und der polnischen Politik übertrieben. Allerdings hat sie selbst auch einen Beitrag zu diesem negativen Bild geleistet. Ihre Ablehnung der deutsch-polnischen Grenze, des Grenzvertrages 1990 und ihre Versuche, den EU-Beitritt Polens mit Restitutionsforderungen zu verknüpfen. Eine dritte E-Mail von Manfred Gotsch. Ich bin in Breslau, dem heutigen Wrocław, geboren und 46 mit meiner Mutter und Großmutter ausgewiesen worden. Jedes Jahr fliege ich mehrmals nach Wrocław, um Völkerverständigung zu praktizieren und habe dort polnische und deutschstämmige Freunde. Gleichwohl sagt er, es würde Frau Steinbach gut zu Gesicht stehen, von ihrer Berufung in den Beirat für das Zentrum der Vertreibungen abzusehen. Wir sprechen hier über ein offenbar äußerst heikles Thema, das Empfindlichkeiten auf verschiedenen Ebenen und auf mehreren Seiten berührt. Wir haben es auch mit der hohen Kunst der Diplomatie zu tun, denn was tatsächlich hinter den Kulissen vereinbart wurde, vor längerer Zeit oder aber in den letzten Tagen. Das wissen vermutlich nur wenige und ich bin gespannt, ob wir uns in dieser Sendung auch ein wenig der tatsächlichen Gemengelage nähern können und ob sich andeutet, worauf der Dissens, der im Augenblick besteht, hinausläuft. Wolfgang Bosbach hat vor den Nachrichten den Ball ins Feld der SPD gespielt und gesagt, es sei nun an ihr, klar Position zu beziehen zur Causa, zur Personal Erika Steinbach. Deswegen die Frage an Markus Meckel, weshalb sagt die SPD-Führung denn nicht klipp und klar mit uns nicht, lieber Koalitionspartner? Dann wäre die Sache aus der Welt, denn das Kabinett muss einen Konsens finden. Und dann wäre der Konsens klar gescheitert in dieser Frage an der SPD. Dieses klare Nein können Sie hören, das hören Sie jetzt von mir. Es wird ein klares Veto der SPD geben und kein polnisches Veto. Wir sagen, wir werden Frau Steinbach im Kabinett nicht berufen. Das heißt, entweder es gibt eine andere Nominierung oder das Ganze kann in dieser Legislaturperiode nicht geschehen. Wobei natürlich die CDU-CSU sich auch überlegen muss, ob sie glaubt, dass ein Koalitionspartner nach der Wahl, den sie sich erhofft oder befürchtet, dann dazu bereit wäre. Sie wünscht sich ja einen Außenminister Westerwelle. Ob er bereit wäre, ist mir nach den Stimmen, die man jetzt schon aus der FDP hört, auch sehr zweifelhaft. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass ich aber nochmal deutlich sagen will, es gibt, wie gesagt, kein polnisches Veto, aber es gibt die klare Position der SPD, dass wir ein solches Projekt in Verständigung und im Kontakt, das heißt auch im Konsens mit unseren Nachbarn machen wollen. Wir wollen die inhaltliche Gestaltung mit Ihnen und Ihrer Beteiligung machen. Und das heißt dann eben auch, dass man Personen, die in dieser Weise zur Unperson geworden sind, aus welchen Gründen auch immer, darüber können wir lange reden. Aber wo dies der Fall ist, und mit Frau Steinbach ist dies der Fall, dann ist es um der Sache willen wichtig, die uns gemeinsam am Herzen liegt, die Vertreibung aufzuarbeiten. Dann ist es wichtig, hier voranzukommen und nicht die Personalfrage in den Vordergrund zu stellen. Herr Bosbach, meine Frage an Sie. Es gibt etliche Stimmen aus der Union in den vergangenen Tagen, die sagen, die Partei, vielleicht auch die Bundeskanzlerin selber, müsste sich jetzt stärker hinter Frau Steinbach stellen und sagen, es ist unsere Frau, wir nehmen sie in Schutz vor den Angriffen jetzt. Warum geschieht das nicht aus dem Munde der Kanzlerin zum Beispiel? Also Erika Steinbach, Angela Merkel trägt auf zwei Schultern, denn unser Oberziel ist es ja, dass die Stiftung ihre Arbeit aufnehmen kann. Man kann ja auch mal Hörerfragen beantworten. Es ist eine deutsche Stiftung, die zu 100% aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Aber selbstverständlich wird das Ziel dieser Stiftung auch im europäischen Kontext stehen. Deswegen sind ja auch Historiker aus anderen Ländern eingeladen, an der Stiftungskonzeption mitzuarbeiten. Ändert allerdings überhaupt nichts daran, dass es sich bei dieser unselbstständigen Stiftung unter dem Dach des Deutschen Historischen Museums in Berlin um eine Veranstaltung der Bundesrepublik Deutschland handelt. Ich möchte mal gerne erleben, was in Polen los wäre, wenn aus der Mitte der Bundesrepublik Deutschland heraus der Versuch unternommen würde, eine bestimmte Besetzung eines historischen Gremiums in Polen zu verhindern. Auf so eine Idee kämen wir überhaupt nicht. Das hoffe ich wenigstens. Die Bundeskanzlerin möchte natürlich, dass Einvernehmen hergestellt wird. Einvernehmen zwischen dem Koalitionspartner, den wir brauchen. Der Kollege Meckel hat die Position ja gerade eindeutig beschrieben. Und dem Bund der Vertriebenen, den wir in seiner autonomen Entscheidung nicht unter Druck setzen sollten. Der Bund der Vertriebenen ist in seiner Entscheidung frei und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Entscheidung treffen mit Stimmen der Union im Bundeskabinett, die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, den Bund und all seine Mitglieder als Brüskierung empfinden müssten. Darf ich noch zwei kurze Bemerkungen machen? Herr Meckel. Markus Meckel. Eine Bemerkung ist, ich habe den Gesetzesentwurf hier mit ausgehandelt. Wir haben in klarem Bewusstsein dieser schwierigen Gemengelage diese zweistufige Berufungsverfahren benannt. Das heißt, sehr deutlich gemacht, die Institutionen, einschließlich des BDV, werden eine Benennung vollziehen und das Kabinett wird dann eine entsprechende Berufung machen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, hier noch einmal Gespräche zu führen. Ich habe dies mit Absicht so verhandelt, weil klar war, es kann hier zu Schwierigkeiten kommen. Leider sind die dann jetzt gekommen. Das heißt aber, es war notwendig, sicherzustellen, dass hier keine Entsendung erfolgt. Die erfolgt eben nicht. Es gibt keinen Automatismus zwischen Benennung und Bestellung, sondern hier gibt es eine Berufung, auf die man sich dann in der Koalition einigen muss. Und hier gilt die erste Position. Das Zweite, was ich sagen will, ist, um es Frau Steinbach vielleicht ein Stück weit leichter zu machen, hier zurückzutreten, kann ich Ihnen an dieser Stelle erklären, dass ich auch selber nicht in dieses Gremium gehen werde. Ich habe mit ihr ja über 6 Jahre über diese Fragen auch öffentlich gestritten. Ich möchte hier klar deutlich machen, ich selber, die Fraktionen benennen ja auch, ich hätte die Möglichkeit dazu gehabt, ich selber erkläre hier, dass ich selbst nicht Mitglied dieses Gremiums sein werde, um auch hier den Streit ein Stück weit hinauszunehmen. Weshalb ist das für Sie ein Beitrag zur Versöhnung, dass Sie nicht teilnehmen? In den letzten 6 Jahren habe ich mit Frau Steinbach mich ständig und öffentlich zu diesen Fragen gestritten, sodass Steinbach-Meckel schon fast wie entgegengesetzte Zwillingskinder erschienen sind mit den unterschiedlichen Positionen. Und ich glaube, es kann hilfreich sein, wenn man weiß, der andere sitzt jetzt nicht drin, dass man dann auch selber nicht drin sitzt, während es sonst so wieder in der Niederlage aussieht. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, indem man sagt, nicht die Personen, die sich in der Vergangenheit hier öffentlich stark gefetzt haben, sollten dann auch dort dies im Gremium weitermachen, sondern wir treten zurück, um die Sache selbst voranzubringen. Okay, danke Herr Meckel bis hierher. Ich würde gerne einen Hörer zu Wort kommen lassen, der bereits wartet in der Leitung. Das ist Herr Rölle aus Ludwigsburg. Grüße Sie, Herr Rölle. Ja, grüß Gott. Ich bin selbst als 5-Jähriger zusammen mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester in Oberschlesien 5 Kilometer vor der russischen Front um mein Leben gelaufen und habe mit Gottes Hilfe überlebt. Die neuere Diskussion erscheint mir eher als eine Geisterdebatte. Und frage, warum wird eigentlich zu wenig erwähnt, dass das polnische Volk unsäglich unter den Nazis gelitten hat? Erstens, durch die hunderttausenden verschleppten Zwangsarbeitern, Männern und Frauen, die einfach auf der Straße wie Müll eingesammelt und ins Reich transportiert worden sind. Zweitens, durch die Zerstörung der polnischen Städte. Warschau wurde zum Beispiel nach dem Warschauer Aufstand in ein riesiges Schuttgelände mit ca. maximal 2,5 Meter Höhe verwandelt. Frage, wie hoch waren da die Wiedergutmachungsleistungen der BRD? Und drittens, durch die Vernichtung eines Großteils der polnischen Bevölkerung in KZs und Gaskammern, einschließlich der Vernichtung der Juden, die ja auch polnische Staatsbürger waren. Was folgt für Sie aus dieser Feststellung für die aktuelle Debatte? Ja, also mein Fazit ist, Polen gegenüber haben wir immer noch ganz eindeutig eine Bringschuld und das gilt besonders auch für Versöhnung. Vielen Dank, Herr Rölle. Ich würde gerne nochmal dazu Albrecht Schläger einbeziehen, Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen. Der Hörer sagte gerade, wir haben eine Bringschuld. Sie haben gesagt, in etwa 14 Tagen wird sich Ihre Organisation darüber nochmal zusammensetzen, ob es nun Frau Steinbach werden soll oder nicht. Können Sie für uns ein wenig erkennbar werden lassen, wie das jetzt abläuft? Wie freiwillig ist oder wäre denn noch ein Rückzug von Frau Steinbach? Also, wenn diese ungeheuren Verbrechen, die am polnischen Volk begangen worden sind, dadurch ausgeglichen werden können, dass eine Frau Steinbach hier in das Gremium nicht kommt. Daran merken Sie ja schon, dass es so nicht geht. Also ich zitiere nur einmal Erika Steinbach aus ihrer Rede in Warschau. Ich trauere mit dem polnischen Volk um seine Toten und hoffe auf eine gemeinsame Zukunft in Frieden und nachbarlicher Freundschaft. Das ist das eine. Und das andere aber, was mich an dieser Diskussion und viele andere auch stört, ist nämlich so, dass man hier so tut, wie wenn es nur um Deutschland und Polen geht. Wir haben viele Vertreiberstaaten und dort ist es ja ganz anders. Schauen Sie noch die baltischen Staaten, da hat der BDV und seine Präsidentin beste Beziehungen bis hin zu den Regierungen. Und dann nehmen Sie Ungarn. Die Erika Steinbach ist erst im letzten Herbst ins ungarische Parlament eingeladen worden, hat dort gesprochen und wir haben der Parlamentspräsidentin der Ungarischen unsere Verdienstplakette überreicht. Und Ungarn ist hier ganz anders. Westlich von Budapest gibt es in einer Stadt ein Denkmal, ein großes Denkmal, das an die Vertreibung der Deutschen erinnert und daran, dass das Unrecht war. Okay, Herr Schläger, danke. Und wenn Sie noch am Schluss den Balkan nehmen, die Nachfolgestaaten von Jugoslawiens, da haben wir beste Beziehungen. Und das haben wir auch in unserer Ausstellung Erzwungene Wege versucht zu dokumentieren, und das ist gelungen. Es waren, wenn ich mir überlege, 9 Vertreibungen europaweit. Also da ist auch darauf hingewiesen worden, dass Polen ja vertrieben worden sind. Und das Ganze muss man insgesamt sehen, und dann schaut manches ganz anders aus. Es ist also nicht nur eine deutsch-polnische Angelegenheit. Mhm. Herr Schläger, danke zunächst mal. Herr Kulikowski aus Zerten in Norddeutschland hat uns angerufen. Grüß ja, Sie, Herr Kulikowski. Bin ich dran? Hallo. Ja, Sie sind auf Sendung, Herr Kulikowski. Wunderbar. Mein Name ist Sigurd Kulikowski. Ich bin Jahrgang 1927, geboren in Liebau, Liebherr, Kurland, Lettland. Ich habe die Endphase des Krieges nach der Festung Breslau in Breslau erlebt. Ich bin also dort als Flüchtling ausgewiesen worden. Ich kenne die Situation. Trotzdem meine ich, wenn wir jetzt anfangen, auf unserem Recht zu bestehen, dann führt das zu nichts. Es gibt eine alte Weisheit, der Klügere gibt nach. Und ich halte Frau Steinerbach für einen klugen Menschen. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich schätze sie durchaus. Ich denke, sie wird nachgeben. Es ist doch nicht wichtig, ob sie in dem Gremium sitzt. Wichtig ist doch nur, dass diese Ausstellung zustande kommt. Und erst diese Ausstellung wird vielleicht eine Langzeitwirkung hoffentlich entwickeln, um die Leiden der Flüchtlinge auf allen Seiten in ganz Europa, nicht nur dieser deutschen Flüchtlinge. Das Leid der deutschen Flüchtlinge ist ja weniger durch die Polen als durch die Sowjetunion ausgelöst worden. Das gerät ganz in Vergessenheit. Das Ganze scheint mir jetzt ein kleinkarierter Parteienstreit zwischen SPD und CDU. Wollen sich gegenseitig profilieren. Dummes Zeugs. Also der Klüger gibt nach. Und das war's. Die Meinung von Herrn Kulikowski. Vielen Dank zunächst. Ja, da möchte jetzt Christoph Wojciechowski reagieren. Ja, ich würde Herrn Kulikowski unterstützen. Die Trennlinie verläuft zwischen den Menschen, die sagen, das Zentrum gegen Vertreibungen, die ganze Stiftung und Frau Steinbach, das ist eine souveräne deutsche Entscheidung, deutsches Geld, deutsches Recht, deutsche Geschichte, und keiner soll sich hier einmischen. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die sagen, ja, das ist wahr, deutsches Geld, deutsches Recht und deutsche Entscheidung, aber diese Dinge berühren ein System der kommunizierenden Röhren, in denen im heutigen Europa und in der heutigen Welt das Selbstwertgefühl und die Identitäten fließen. Und wir müssen hier die anderen berücksichtigen, richtig, selbst wenn wir sie für zu hysterisch, zu sensibel, etwas unfair und so weiter halten. Und nur der zweite Weg scheint mir für Deutschland, für Europa und für die Welt praktikabel und zukunftsträchtig zu sein, weil wir dank der Globalisierung und der Kommunikation so miteinander eng verbunden sind, dass hier, sagen wir, das Verhalten eines Elefanten im Porzellanladen, und das leider kann man plausibel Frau Steinbach nachweisen, dass dieses Verhalten viel Schaden verrichten kann. Herr Wojciechowski, um nochmal nachzufragen, Ihr Ministerpräsident Herr Tusk spricht von einem deutschen Dilemma, also der wiederum spielt den Ball zur deutschen Seite zurück. Kann man das so sagen, wenn dem doch entgegensteht, wie wir es auch gerade im Bericht von Thomas Rautenberg zu Beginn der Sendung ja gehört haben, dass es sich sehr wohl um ein polnisches Dilemma handelt, nämlich um sehr heftige Bauchschmerzen vieler in Polen? Das ist natürlich Rhetorik. Ja, hier haben wir mit Rhetorik, mit Gefühlen, mit Gesten, mit Symbolen zu tun, und das alles auseinander zu trennen ist sehr schwierig. Natürlich ist das eine Sache nicht nur der Deutschen, sondern der Polen. Die Polen wollen durch diese neuen historischen Tatsachen die Deutschen gewinnen, ein neues Feld der eigenen Identität. Sie relativieren ihre Rolle als Täter. Die Polen wollen etwas davon abhaben. Ja, dieser sozusagen Anstieg an Selbstwertgefühl auf der deutschen Seite bedeutet Senkung auf der polnischen Seite, und die Polen wollen in diesem Prozess wenigstens eigene Souveränität demonstrieren, und das erfolgt entweder durch den politischen Druck, Frau Steinbach soll zurücktreten, oder durch die Teilnahme an den Arbeiten. Das ist natürlich viel schwieriger für ein Land und nicht so spektakulär spektakulär. Aus innenpolitischen Gründen will er Druck machen, er will zeigen, dass er die meisten Polen sozusagen in diesem Spiel verteidigt. Und das ist auch legitim. Und das ist auch legitim. Die Polen wollen das Gefühl haben, dass man sie respektiert. Genauso wie die Deutschen wollen das Gefühl haben, dass man sie respektiert. Die fünfte Generation nach dem Krieg will nicht mehr als Sünder durch diese Welt herumstolzieren, nicht als Bösewichte, sondern will normal über ihre eigene Geschichte sprechen. Ist denn der Eindruck richtig, Herr Wojciechowski, dass Regierungschef Tusk in Polen salopp gesagt einpacken könnte, wenn die Personalie Steinbach durchginge, weil dann die nationaler gesinnten Kräfte in Polen ihm vorhalten würden, sein gemäßigter Kurs habe zu nichts geführt? Nein, das wird ein genau umgekehrter Effekt sein. Ja, die Polen konsolidieren sich um eigene Regierung und positionieren sich gegenüber den Deutschen. Die antideutschen Stimmungen kommen wieder hoch und da die Opposition wird natürlich kräftig mitmischen. Das wird Tusk nicht wesentlich schwächen. Das deutsch-polnische Verhältnis wird wesentlich darunter leiden. Herr Obermann aus Oberhausen ist jetzt in der Leitung. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag, hier ist Obermann in Oberhausen. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte zu dem ganzen Thema erstmal generell zur ganzen Schuldfrage etwas sagen. Eine Schuld ist immer etwas Individuelles. Und hier hat es Volksgruppen getroffen, die zufälligerweise in einem Gebiet gewohnt haben, wo sie dann weg mussten. Egal, ob sie nun wegen mir Nazis waren oder nicht. Mein Großvater in Schlesien, der dort gewohnt hat, der war Gründungsmitglied der SPD in dem Ort. Und der musste Haus und Hof verlassen und hat dann dafür büßen müssen, dass Hitler diesen Krieg da vom Zaun gebrochen hat. Mhm. Also ich weiß, dass die Polen sehr gelitten haben, aber wenn dieses Zentrum für Vertreibung da in Berlin gebaut werden soll oder eingerichtet werden soll, dann bin ich der Meinung, dass das eine deutsche Institution ist und dass die Deutschen auch darüber entscheiden sollten, wer da tätig ist und dass die Polen da außen vor sind. Und diese ganze Kampagne, die jetzt in Polen gelaufen ist, finde ich nicht so gut und die wird auch dem Klima der Aussöhnung sicher nicht zuträglich sein. Vielen Dank, das war Herr Obermann aus Oberhausen. Ich würde gerne nochmal die Frage an Wolfgang Bosbach richten. Stimmt der Eindruck nicht, dass die Kanzlerin sich in einer gewissen Bredouille befindet? Wir haben es schon gesagt, dass sie wird jetzt vermeintlich vor die Alternative gestellt, gute Beziehungen zu Polen oder gute Beziehungen zu den Vertriebenen. Natürlich muss sie eine Lösung finden, die beidem vermutlich gerecht wird. Aber das ist eine schwierige Situation für Sie im Augenblick, oder? Ja, das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ja, das habe ich ja gerade schon mal beschrieben. Warum soll ich das jetzt wiederholen, was ich vor einer Viertelstunde schon mal gesagt habe? Ja, Herr Bosbach, die Frage daran ist... Daran hat ja auch die SPD einen Heidenspaß. Deswegen macht sie das ja auch. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn man auf das eingeht, was ja. Die Hörer sagen. Gut, Spaß oder nicht? Vorhin hat ein Hörer gesagt, wir sollten noch einmal an die polnischen Zwangsarbeiter denken. Richtig. Deswegen haben wir bereits vor Jahren die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft auf den Weg gebracht, um endlich eine längst überfällige Entschädigung für NS-Zwangsarbeit gewähren zu können. Ein großer Teil der Mittel ist auch an ehemalige polnische Zwangsarbeiter gegangen. Deutsche Zwangsarbeiter haben bis zur Stunde keine Entschädigung erhalten. Herr Kulikowski hat gesagt, der Klügere gibt nach. Dann hätten die weniger Klügeren aber leichtes Spiel auf dieser Erde. Selbstverständlich müssen wir hören, was unsere Nachbarn sagen. Aber ich muss doch immer sehen, welche Argumente sind es und sind diese Argumente wirklich tragfähig. Ich hatte große Mühe an mich zu halten, als ich gerade gehört habe, wir würden unsere Rolle als Täter relativieren. Das ist eine böse Unterstellung. Genau das tun wir nicht. Niemand denkt daran, die Geschichte umzuschreiben. Niemand denkt daran, in Frage zu stellen, dass alles Unheil begann, mit der hitlerischen Aggressionspolitik, mit dem Überfall auf Polen im September 1939. Hier wird überhaupt nichts in Abrede gestellt oder relativiert. Das ändert aber nichts daran, dass Vertreibung, Entrechtung und entschädigungslose Enteignung völkerrechtswidrig sind. Übrigens hat selbst die SPD bis heute Vormittag nie eine andere Auffassung vertreten. Und es ist das gute Recht der Vertriebenen, dass auch an ihr Schicksal gedacht wird. Dabei wird die Geschichte nicht umgeschrieben, die Geschichte wird erklärt und jeder ist eingeladen, daran mitzuwirken. Herr Bosbach, ich möchte doch dennoch nochmal nachfragen und auf das Dilemma nochmal eingehen, was ich gerade versucht habe anzusprechen. Wenn Frau Steinbach sich hinstellt und sagt, wir wollen Frau Steinbach nicht, ich, die Kanzlerin, sage jetzt mal im Kabinett, wir können das nicht durchbringen. dann wird sie möglicherweise von konservativeren Politikern, von einigen Politikern der Union zu hören bekommen, sie habe sich nicht vehementer für sie eingesetzt. Hält sie an Frau Steinbach fest, dann wird sie riskieren, dass das Verhältnis zu Polen sich eintrübt. Das ist doch ein Dilemma und ich kann auch nicht ganz erkennen, wie die Lösung aussehen sollte. Ja, ich auch nicht, Frau Klein. Bosbach hat überhaupt nichts zu nominieren. Ich kann mich jetzt wie eine tibetanische Gebetsmühle wiederholen. Das sind drei Sitze in einem 13-köpfigen Stiftungsrat, reserviert für den Bund der Vertriebenen. Es wird immer wieder behauptet, man hätte der polnischen Seite gesagt, Frau Steinbach kommt nicht rein. Ich kann es nicht mehr hören. Wer das sagt, soll klipp und klar sagen, wer hat wann wem was versprochen. Solange diese Erklärung nicht erfolgt, glaube ich überhaupt nicht die Geschichten, die erzählt werden, dass man der polnischen Regierung gesagt habe, man werde schon verhindern, dass Frau Steinbach in diesen Stiftungsrat einzieht. Es ist auch kein Platz für Frau Steinbach, sondern es ist einer von drei Plätzen für den Bund der Vertriebenen. Und ich rate dazu, damit wir nicht die vertriebenen Organisationen, die Landsmannschaften, alle Vertriebenen in Deutschland vor den Kopf stoßen, dass wir eine Entscheidung des BDV so oder so akzeptieren. Und der Schläger hat ja vor wenigen Minuten gesagt, sobald die Bundesversammlung oder Präsidium wieder in Berlin tagen, wird man noch einmal über diesen Sachverhalt sprechen. Denn gerade die Vertriebenen möchten doch, dass die Stiftung ihre Arbeit auch aufnehmen kann. Herr Meckel, gab es diese Zusage, Frau Steinbach wird nicht in diesem Stiftungsbeirat sein oder gab es die Zusage nicht? Seit wirklich einem Jahr ist auch der CDU klar, allen, die damit wirklich zu tun hatten, dass wir eine Nominierung von Frau Steinbach nicht akzeptieren würden. Das ist in dem gesamten Verhandlungsprozess des letzten Jahres klar gewesen. Gab es diese Zusage in Polen, war meine Frage. Wir haben, sie sagt doch, das ist eine deutsche Institution und deshalb ist es zuerst mal die Kommunikation in Deutschland zu klären. Dies war das eine, was die ganze Zeit klar war. Wir haben gleichzeitig, insofern ist jetzt das kein neues Veto gewissermaßen, sondern weil wir wissen, wie ihr Ruf in Polen ist und ich kann auch gleich noch was dazu sagen, wie er zustande kommt. Aber da es so ist, haben wir von Anfang an gesagt, dies wäre für uns inakzeptabel. Das ganze Projekt kann nur gelingen, wenn es eine solche Nominierung nicht gibt. Und wir haben öffentlich nicht mehr diesen Streit weitergeführt, sondern uns darauf verlassen, dass innerhalb der CDU dieses Thema geklärt wird. Leider ist es dann jetzt zu der Nominierung und auch zu diesem öffentlichen Streit gekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir wirklich, und auch das ist übrigens mein Anliegen, dass diese Geschichte benannt wird. Ich komme aus der DDR, sie musste dort über 40 Jahre verschwiegen und konnte nicht behandelt und besprochen werden. Ich halte es für wichtig, dass man über diese Geschichte redet, aber eben nicht, indem man von den Vertreiberstaaten redet, sondern von einem wirklich historischen Zusammenhang, der mit dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, wo man deutlich macht, wer über diese Geschichte reden will, muss mit Polen, mit Russen und mit anderen reden und diese Geschichte aus dieser verschiedenen Perspektive auch entsprechend einbringen. Markus Meckel hat ja gesagt, dass das Ganze in dieser Legislaturperiode nicht mehr durchgeführt werden könnte, wenn der Streitpunkt Steinbach nicht aus der Welt geschafft wird. Tatsache ist, dass in diesem Gremium, in diesem Beirat 13 Mitglieder sein sollen. Jetzt sage ich es mal so, als Pragmatiker, wenn da eine Position in diesem Beirat vorläufig nicht besetzt wäre, weil er strittig ist, dann kann man doch daran nicht das ganze Projekt scheitern lassen. Also das ist mal das eine. Und das andere, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die ganze Diskussion läuft äußerst lastig nur Polen und Deutschland. Ich bin Co-Vorsitzender im Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und ich bin regelmäßig im Außenministerium in Prag. Dort hat man mir gesagt, als ich diese ganze Problematik mit denen erörtert habe, das ist eure Sache, da mischen wir uns nicht ein. Und im Übrigen bei Deutschen und Tschechen ist es also so in dem Verhältnis, da sind alle tschechischen Zwangsarbeiter, die noch leben, entsprechend entschädigt worden aus diesem Fonds. Also auch hier haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und das, was aus der Vergangenheit war, aufgearbeitet. Ich würde gerne bei diesem Zentrum und dem Stiftungsbeirat aber noch mal kurz bleiben. Herr Schläger, Sie haben gerade angedeutet, wenn eine Personalie in diesem 13-köpfigen Gremium nicht besetzt sei, weil sie eben umstritten ist, könne das ja eben vielleicht auch noch ein bisschen warten. Darf ich das verstehen als eine Option, die Ihnen davor schwebt, dass man sagt, wir vertagen das bis nach der Bundestagswahl und dennoch kann das Zentrum gegen Vertreibung eben seine Arbeit aufnehmen? Ja, die Arbeit kann es garantiert aufnehmen. Wenn man dieses Gesetz anschaut, dann steht nirgends drin, dass wenn von den 13 einer mal nicht da ist, dass es dann daran scheitert. Und lassen Sie mich noch eines sagen. Das ist zwar jetzt vielleicht für manche überraschend, aber wenn Erika Steinbach, das sage ich mal so, ein Mann wäre, dann würde man sagen, der ist geradlinig, der ist cool, der ist clever, der weiß, was er will. Und Bartoszewski würde auch nicht sagen, es ist eine blonde Bestie. Und polnische Zeitungen würden ihn auch nicht auf Schröder reiten lassen. Aber mit einer Frau kann man ja sowas machen, sage ich jetzt mal ganz knallhart. Mhm. Lieber Albrecht Schläger, also Herr Meckel. Ich glaube wirklich nicht, dass das so stimmt und dass das mit der Tatsache zusammenhängt, dass Erika Steinbach eine Frau ist, sondern ein Teil hängt durchaus mit ihrer eigenen Aktivität zusammen. Es ist am Anfang angesprochen worden, dass sie die Zustimmung zur deutsch-polnischen Grenze abgelehnt hat. Aber sie 1991, das zweite, was vielleicht eben nicht so mehr ganz so lange her ist, ist die Tatsache, dass sie, als sie neue Präsidentin des BDV geworden ist, sich noch intensiv dafür eingesetzt hat, dass der Weg Polens und auch Tschechiens in die Europäische Union mit Fragen der Vertriebenen, unter anderem auch mit der Eigentumsfrage, als Bedingung behaftet wird. Ich habe hier einen Text vor mir, in dem schreibt sie in der Süddeutschen Zeitung, es bedarf keiner Kampfflugzeuge, ein schlichtes Veto zur Aufnahme uneinsichtiger Kandidaten ist ausreichend. Und dann verweist sie auf Italien, die auch in Bezug auf die Slowenen solche Blockaden gemacht haben. Ich will einfach nur deutlich machen, solche Geschichte hat natürlich Folgen für unsere Nachbarn. Und wenn Sie sich, Herr Wojciechowski hat es angesprochen, auch in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren immer wieder durchaus wie ein Elefant im Porzellanladen im Verhältnis zu Polen bewegt hat, ist das schon eine Störung der Beziehungen. Und sie hat sich diesen Ruf gewissermaßen selbst erarbeitet. Einen zweiten Punkt jetzt zu diesem Vorschlag, eine Position nicht besetzt zu lassen, sondern die anderen zu berufen. Ich halte das auch für nicht möglich, weil es wie ein Damoklesschwert für Polen über der Frage dieses gesamten Prozesses wäre für dieses ganze Projekt und wir es einfach nicht im Sinne der Verständigung und Versöhnung durchführen könnten, solange diese Personalfrage nicht geklärt ist. Wir wollen einen internationalen Wissenschaftler-Workshop machen. Wir könnten, ohne dass die Personalfrage nicht geklärt ist, würden wir keinen einzigen polnischen Wissenschaftler finden, der bereit wäre, daran teilzunehmen unter diesen Bedingungen. Das heißt, die Frage muss geklärt sein, bevor hier die Arbeit wirklich beginnen kann. Herr Bosbach, wird die Frage geklärt sein vor der Bundestagswahl? Ich darf vielleicht mal bevor die Arbeit beginnen kann. Ich hoffe. Wann? Das werden wir sehen. Ich hoffe, dass die Frage geklärt werden kann, denn der Bund der Vertriebenen hat ein überragendes Interesse daran, dass die Stiftungsidee auch realisiert werden kann. Der Kollege Meckel hat gerade einen Teil der Wahrheit beschrieben. Leider hat er den anderen Teil der Wahrheit unterschlagen. Es ist richtig, dass Erika Steinbach gemeinsam mit 29 anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag die Grenzfrage nicht akzeptiert hat. 2+4 wurde ja nachfolgend zu den 2+5 Gesprächen, weil es ja auch um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als Westgrenze Polens ging. Aber sie hat diese Entscheidung des Bundestages immer als gute Demokratin akzeptiert und sie stellt sie doch gar nicht mehr in Frage. So im polnischen Parlament haben 7 dagegen gestimmt. Da spricht überhaupt keiner drüber. Das darf man es. Nur bei uns werden die an den Pranger gestellt, die sich genau so verhalten haben wie andere Abgeordnete im polnischen Parlament. Erika Steinbach hat aber dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag zugestimmt. Wissen Sie, dass 86 Abgeordnete im polnischen Parlament diesem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag nicht zugestimmt haben? Erika Steinbach hat für den Beitritt der osteuropäischen Länder zur Europäischen Union gestimmt, nicht dagegen. Sie hat überhaupt nur ein Land kritisch angesprochen in ihrer Rede im Deutschen Bundestag und das war die Tschechische Republik. Da ging es um die Aufrechterhaltung der Beneš-Dekrete. Und ausgerechnet die Tschechische Republik sagt, das ist eine souveräne Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland, da mischen wir uns nicht ein und diese Haltung verdient Respekt. Danke, Herr Bosbach. Zunächst Frau Zolk aus Melsbach wartet in der Leitung. Eine weitere Hörerin, die ich herzlich begrüße. Guten Tag. Guten Tag, ja. Also erstens mal möchte ich etwas loswerden, was mich außerordentlich geärgert hat. Ich weiß nicht, wie Ihr Herr heißt, Mosbach oder Bosbach, ist Herr Bosbach, auch egal. Ja. ist in der Runde gesagt hat, wenn wir uns in die polnischen Angelegenheiten einmischen würden, was wäre dann? Das finde ich entweder so dumm oder unredlich. Es ist ja wohl eine andere Voraussetzung, ob die Polen versuchen, hier Einfluss zu nehmen oder ob wir, nach dem, was wir da angerichtet haben, uns in polnische Angelegenheiten mischen würden. Das kann man doch überhaupt nicht miteinander gleichsetzen. Das finde ich also unerhört. Jetzt kommt da die Frau Steinbach ins Spiel. Ich finde, hier wird viel zu sehr mit dem Kopf geredet. Sie hat das mit der Oder-Neiße-Linie wieder zurückgenommen. Dieser hat dies gesagt, sie hat da gewirkt, sie hat das gemacht. Da kommt es überhaupt gar nicht drauf an. Wenn es auf Versöhnung ankommt, und das steht ja immer auf der Fahne geschrieben, dann muss man die Emotion der Polen wichtig nehmen. Die haben eine so leidvolle Geschichte. Und die Bilder sind besetzt mit diesen Deutschen, wie vielleicht Frau Steinbach gerade aussieht, ihre Stimme, wie sie auftritt. Das ist das Wichtigste. Ihre Stimme. Ja, ihre Stimme als tragendes Argument gegen sie. Ja, das kann auch sein. Oh ja, das löst Emotionen aus und das soll man mit dem Kopf und sachlichen Argumenten nicht immer aus der Welt schaffen wollen. Und die Polen haben ein Recht für Emotionen und wenn sie sagen, wir wollen diese Frau nicht mehr sehen oder nicht haben oder keinen Einfluss, auch wenn sie nur die so und so vielte Stelle im Vorstand besetzen will, das ist doch vollkommen egal. Es wäre doch eine großartige Geste, wenn Frau Steinbach sagen würde, ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich habe das Beste getan, aber im Sinne der Versöhnung trete ich zurück und damit ist der Fall erledigt. Die Meinung von Frau Zeug, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wolfgang Bosbach muss jetzt Gelegenheit nochmal bekommen zu reagieren. Ja, gut, auch die Hörerin hat Recht auf freie Meinungsäußerung. Selbstverständlich bleibe ich bei meiner Auffassung, dass es in Polen heftigste Kritik gäbe, wenn aus der Bundesrepublik Deutschland hinaus versucht werde, auf Personalentscheidungen in historische Kommissionen Polens Einfluss zu nehmen. Das würden wir aus guten Gründen nicht tun. Ich sage es gerne noch einmal. Selbstverständlich müssen wir auf das hören, achten, auch sensibel sein, was unsere Nachbarn sagen. Das ist doch gar keine Frage. Aber ich muss doch auch mir die Argumente ansehen. Sind sie tragfähig oder sind sie nicht tragfähig? Stimmt das, was gesagt wird, oder stimmt es nicht, was gesagt wird? Tut man Erika Steinbach Unrecht, ja oder nein? Wenn dann die Tatsache der Geburt, sie ist mit Hitler gekommen und sie muss mit Hitler wieder gehen, als Argument angeführt wird. Erika Steinbach ist 1943 geboren und als anderthalbjähriges Kind musste sie von Westpreußen nach Schleswig-Holstein fliehen und sie lebt heute nur noch, weil auf der Wilhelm Gustloff kein Platz mehr für sie war. Wenn jetzt sogar noch ihre Stimme als Argument dafür herangebracht wird, dass sie für die polnische Seite in diesem Stiftungsrat nicht akzeptabel sei, dann muss ich sagen, das sind für mich keine überzeugenden Argumente. Die ganze Arbeit von Frau Steinbach in ihrer Amtszeit als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen ist geprägt von dem Gedanken Versöhnung, Verständigung, Blick nach vorne, gemeinsame Heimat in einem einigen Europa. Wenn man das alles nicht bereit ist, zur Kenntnis zu nehmen, dann habe ich das Gefühl, dass es hier nicht um die Sache, sondern um ganz andere Dinge geht. Herr Wojciechowski, die Hörerin hat gerade die starken Emotionen in Polen nochmal angesprochen, auf die die Deutschen Rücksicht zu nehmen hätten. Ich habe vorhin versucht zu klären, ob Polen die Zusage, und wenn es auch nur hinter verschlossenen Türen gewesen war, die Zusage bekommen hat, man wird auf diese Personenentscheidung verzichten. Können Sie dazu etwas beitragen, ob es diese Zusage gegeben hat von deutscher Seite oder nicht? Oh, das sind Kulissen der großen Politik, da kenne ich mich nicht aus, würde auch nicht gerne jetzt etwas, selbst wenn ich wüsste, ja, würde ich gerne das nicht ausplaudern. Ich will aber noch auf einen Aspekt hinweisen. Dieses Zentrum gegen Vertreibungen. Das wir ja nicht bauen wollen. Das wollen wir, gerne. Wir wollen eine unselbstständige Stiftung, Stiftung, Vertreibung, Versöhnung. Weil das etwas anderes ist als das Projekt der Stiftung Zentrum gegen Vertreibung, das ja immer noch besteht. Also das muss man wirklich auseinanderhalten. Ja. Danke für den Hinweis. Entschuldigung. Also dieses Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist ein Zugewinn für die Deutschen an, sagen wir, moralischer Integrität, offener Identität, Aussöhnung mit der eigenen Geschichte und mit der Geschichte der Völker nebenan. Stellen wir uns vor, dass ein Schüler aus Indonesien, der sehr wenig über die Geschichte Europas weiß, einen Ausflug über die größten Städte Europas und zu den zehn London und Paris und Berlin finanziert bekommt. In Berlin besucht er dieses Museum und er kommt dann nach Hause und wird gefragt, na, was hast du gesehen? In Berlin habe ich eine Ausstellung gesehen über die Vertreibungen. Und wer da wird so vertrieben in der Welt oder in Europa, fragt sein Kollege. Und er meint, na ja, also es gab dann, die meisten waren die Deutschen, die vertrieben wurden. Ja, es gab auch Juden und dann gab noch ein paar kleinere Völker. Das für unbeteiligte Beobachter wird so im Gedächtnis bleiben. Die Deutschen haben unter Vertreibungen gelitten. Selbst wenn diese Ausstellung mit sozusagen absoluter Fairness alle gleich behandelt. Ich habe sie gesehen, das, was Frau Steinbach organisiert hat, in Berlin, dort in dem Palais, wie heißt das? Also Kronprinzenpalais. Ich habe das gesehen, ja. Man kann natürlich nichts anlasten dieser objektiven und fairen Behandlung, aber das schlägt sich im Gedächtnis nieder. Meiner Meinung nach, die Deutschen haben Recht darauf, dass ihre Vertreibungen auch wahrgenommen werden. Nur, ich wiederhole noch einmal, man kann hier nicht so tun, als ob es den doppelten Boden nicht gäbe. Die Polen mischen sich ein, aber wir mischen sich nicht ein. Wissen Sie, in der heutigen Welt ist Deutschland wie ein Symphonieorchester, Polen ist wie ein Streichquartett, kleineres Land mit viel weniger Bevölkerung, viel weniger Wirtschaftspotenzial und zivilisatorischem Potenzial. Wenn man jetzt sagt, ja, wir spielen unser Stück und ihr spielt euer Stück und das ist dasselbe, jeder hat das Recht, das zu spielen, was er will und wir mischen sich nicht ein, ihr mischt sich auch nicht ein. Das ist eben diese unfaire Behandlung. Aber Herr Wojciechowski, darf ich nochmal nachfragen, das war jetzt eine ganz klare Kritik an dem Konzept dessen, was jetzt in Berlin als Ausstellungs- und Dokumentationsstätte eröffnet werden soll. Nein, gerade das eben war nicht. Gerade eben nicht. Ja, das war nur Kritik an denen, die sagen, bitte Gleichheit, überall herrscht Gleichheit, es herrscht keine Gleichheit. Deutschland ist das größte europäische Volk mit dem größten Potenzial, sichtbar in der Welt. Und wenn Deutschland dieses sichtbare Zeichen gibt, dieses sichtbare Zeichen kommt bei anderen an als etwas, was ihre Identität verändert, Selbstwertgefühl mindert oder sowas. Es sei denn, die Deutschen zeigen dieses Fingerspitzengefühl, was die SPD zeigt und was viele Hörer jetzt gesagt haben, man muss sensibel sein auf diese Empfindungen, selbst wenn sie nicht, wie soll ich sagen, symmetrisch sind mit unserem Verhalten. Man muss so sein. Und wenn Sie sagen, die Tschechen haben dann nicht reagiert. Naja, weil wissen Sie, jedes Land hat eine andere Position. Versuchen Sie mal die Diskussion mit den Tschechen über die Vertreibungen dort loszutreten, dann werden Sie wissen, wie kompliziert das Ganze ist. Ich würde gerne noch einen weiteren Hörer zu Wort kommen lassen. Bitte, Entschuldigung, Herr Flesch aus Frankfurt. In der Leitung. Ich grüße Sie, Herr Flesch. Ja, schönen guten Morgen. Die ganze Diskussion, finde ich, wird erschwert durch den Geburtsfehler, den dieses Zentrum für Vertreibung, Gegenvertreibung, der komplette Name, ich kann ihn nicht korrekt zitieren, hat. Die Aufgabe, die ein solches Zentrum haben könnte, ist eine wichtige. Das Phänomen der Vertreibung, das haben alle Diskutanten heute Morgen schon gesagt, zu Recht, ist ja ein europäisches Phänomen. Es haben Deutsche, Polen und Tschechen und Russen vertrieben und Ukrainer und es wurde im Gegenzug dann wieder in die andere Richtung vertrieben und die Sowjetunion hat Polen vertrieben und. Ich will es nicht wiederholen. Aufgrund dessen ist das Gedenken und der Umgang mit diesem Thema, wie ich finde, gehört in einen europäischen Rahmen. Solche Vorschläge hat es nach meiner Erinnerung in der Entstehungsphase auch gegeben. Dass es dazu nicht kam, das erinnere ich, glaube ich, zu erinnern, war auch ein Einsatz von Frau Steinbach und des Bundes für Vertriebene, die unbedingt dieses Zentrum nach Berlin haben wollten. Meiner Meinung nach hätte so ein Zentrum einen viel besseren Ort in einer Stadt wie, sagen wir, Breslau oder Stettin, die aufgrund ihrer eigenen Geschichte und der auch wechselnden Bewohnerschaft dieses Thema Vertreibung, und zwar aus beiden Richtungen und in beide Richtungen symbolisieren. Da sitzen heute Polen, die selber aus Ostpolen vertrieben wurden und vorher saßen da Deutsche. Das wäre, finde ich, und das unter europäischer Schirmherrschaft und mit Wissenschaftlern im Beirat und nicht mit Interessenvertretern. Das hätte ich für eine sehr viel bessere Lösung gehalten als die Richtige, die nur zu Streit führen kann. Herr Flech, Wolfgang Bosbach, ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar für diesen Hinweis, denn dann kann man mit vielen Vorurteilen aufräumen. das Zentrum der Vertreibung, das Zentrum gegen Vertreibungen, ist gar nicht Gegenstand dieser Sendung. Das ist eine private Initiative, die ist auch nicht ad acta gelegt, sondern das, was, über das wir jetzt hier heute Morgen sprechen, ist diese unselbstständige Stiftung unter dem Dach Deutsches Historisches Museum. Das ist eine Bundesangelegenheit. Aber wäre das nicht besser eine europäische Angelegenheit? Ja, Moment, Moment. Und wir zahlen es. Dieses Zentrum gegen Vertreibungen hatte bewusst Plural, um es in den europäischen Kontext zu stellen. Das war das Anliegen und ist das Anliegen von Frau Steinbach. Ich lese Ihnen jetzt mal zwei Sätze vor aus einem Schreiben an den damaligen Außenminister Bartoszewski vom 12. Juli 2000. Sie, also Herr Minister, werden daraus ersehen, dass wir darin auch auf die Vertreibung anderer Völker und Volksgruppen und auch der Vertreibung der Polen eingehen wollen. Es liegt uns sehr daran, ein allgemeines Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich Vertreibungen nicht wiederholen dürfen. Ende des Zitats. Herr Bosco, da, aber genau das. Ich bin gleich fertig. Ja. Genau das hat Frau Steinbach an Herrn Bartoszewski geschrieben, leider keine Antwort bekommen. Und ich darf darum bitten, nicht den Stiftungsrat mit dem wissenschaftlichen Beirat zu verwechseln. Selbstverständlich wird es neben dem Stiftungsrat auch eine wissenschaftliche Begleitung geben mit Historikern. Und ich hoffe, dass sich daran nicht nur deutsche Historiker beteiligen, sondern Historiker aus möglichst vielen Ländern, damit unsere gemeinsame europäische Geschichte aus verschiedenen Perspektiven dargestellt werden kann. Herr Butzbach, dass gute Absichten bestanden haben, ich glaube, da ist auch in der Runde ja niemand dabei gewesen, der das bestreitet. Soweit ich es verstanden habe, war noch nicht mal irgendjemand dabei, der Frau Steinbach selbst irgendwelche ehrenrührigen Dinge unterstellt. Ja. Ich tue das auch nicht. Ich glaube nur gleichwohl, gerade was Sie eben vorgelesen haben, da kommt das Wörtchen auch vor. Wenn ich Pole wäre, würde ich mich von diesem Wörtchen auch ein wenig, das würde mir unangenehm aufstoßen, denn es geht nicht darum, deutsche Vertreibung darzustellen und die anderen auch, sondern es geht tatsächlich darum, dieses ganze Elend von dem, bei dem die Betroffenen letztlich in ihrem Leiden und in ihrer Betroffenheit alle gleich waren, die Ursachen aber sehr wohl nicht gleich waren und es eine ganz klar benennbare, nämlich in Deutschland fokussierte Ursache des Ganzen gegeben hat und in Moskau nebenbei bemerkt, denn der Stalin-Pakt war ja mit eine Ursache oder eine, hat das Ganze erst ermöglicht. Aber das Wörtchen auch ist schon eine Form der Zurücksetzung, auf die man, wenn man sensibel ist, sensibel reagieren kann. Ein europäischer Rahmen, eine europäische Stiftung, eine europäische Schirmherrschaft hätte all dieses verhindert, diese ganzen Streitigkeiten. Ein Standort außerhalb Deutschlands in einem Gebiet, das vielleicht auch mal deutsch war, durch Vertreibung so in die Konstellation gekommen ist, in der es heute ist, hätte all diese Probleme meiner Meinung nach beseitigt. Herr Flesch, herzlichen Dank. Zunächst mal nach Frankfurt. Herr Flesch, wenn ich aber vielleicht doch an dieser Stelle noch kurz eingreifen kann, weil das, was Herr Flesch hier als Vorschlag bringt, ist ja mein alter Vorschlag von 2002, als ich diesen genauso gemacht habe, dass man über diese europäischen Fragen redet, dass mit dem Vorschlag Breslau auch deutlich ist, das geht nur gemeinsam. Das war jetzt nicht möglich durchzusetzen und übrigens auch deshalb nicht. Und das muss ich der Fairness halber dann auch deutlich machen, auch deshalb nicht, weil man in Polen kein Interesse daran hatte, jedenfalls nicht die Regierungen. Vor genau Ort übrigens, in Breslau selber hatte man übrigens Interesse daran. Auch der Oberbürgermeister dieser Stadt und gesellschaftliche Gruppen dort hatten ein Interesse, auch die Historiker. Also es gab da durchaus viel Widerhall, aber im Endeffekt ist es nicht möglich gewesen. Und zwar einerseits, weil Polen selber dann doch es nicht wagte, eine solche Initiative auf den Weg zu bringen. Und natürlich dann auch nach 2005, müssen wir ganz klar sagen, im Zusammenhang der Großen Koalition, da war dann die CDU, die sagte, es muss nach Berlin. Wir haben dem dann zugestimmt, aber immer deutlich gemacht, es geht nur mit Akzeptanz und Konsens mit den Polen. Und deshalb betone ich hier auch nochmal, unabhängig von allen anderen Dingen, ohne den Konsens mit Polen werden wir hier nicht zustimmen, auch in den Personalfragen. Und da ist viel deutlich hier drüber gesagt worden. Vielen Dank, Herr Meckel. Wir steuern auf das Ende der Sendung zu. Deswegen würde ich gerne den beiden anderen Diskutanten noch kurz Gelegenheit geben, dazu etwas zu sagen. Albrecht Schläger, Sie haben gesagt, in 14 Tagen fällt die Entscheidung zu wie viel Prozent für Frau Steinbach? Da kann ich jetzt nicht darauf antworten, weil bis dorthin ist noch viel Zeit. Aber es ist etwas, was jetzt am Schluss vielleicht doch deutlich geworden ist. Und das wird auch die Bundesregierung sicherlich so sehen, dass das Ganze in einem europäischen Kontext zu geschehen hat. Und ich denke, alle, die da mitarbeiten, werden das auch so sehen. Ich darf vielleicht schließen mit einem Zitat von Johannes Rau, der vor 6 Jahren noch gesagt hat, Leid von Millionen Menschen und an das Leid ganzer Volksgruppen muss hier erinnert werden. Und er sagte noch, die Ursachen und der jeweilige historische Kontext von Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts müssen aufgearbeitet werden. Und nichts anderes will auch der BDV und Erika Steinbach. Herr das war eine Erklärung von Rau und Kwaschniewski, ja, okay. Beide, also der polnische und deutsche Präsident. Danke für den Hinweis nochmal. Herr Wojciechowski bekommt nochmal die Gelegenheit zu einem Schlusswort. Wenn Sie das deutsch-polnische Verhältnis in diesen Tagen anschauen, hat es Schaden genommen und wie optimistisch sind Sie, dass man eine gütliche Lösung für alle Seiten findet? Ich bin optimistisch. Die Polen, obwohl man hier sagt, sie seien schwierig, sie seien unkooperativ und so weiter, haben sich Meilen von ihrem ursprünglichen Standpunkt bewegt. Am Anfang waren sie überhaupt gegen das Aufwirbeln dieser ganzen Thematik Vertreibungen. Jetzt wollen sie das Ganze akzeptieren, nur an einer Person wollen sie nicht Ja sagen zu einer Person. Und da sie zentrale Figur unserer Sendung war, würde ich gerne einen Appell an Sie richten. Frau Steinbach, Sie haben zu 80% Ihr Ziel erreicht. Das Zentrum, die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung wird entstehen. Sie sind dann mit diesem Resultat bestimmt zufrieden. Und Sie können ruhig auf die übrigen 20% verzichten, das heißt auf Ihre Teilnahme in dem Beirat. Das wird uns allen gut tun. Das war der Appell von Christoph Wojciechowski. Andere in dieser Runde haben die Teilnahme von Frau Steinbach an diesem Stiftungsbeirat vehement heute verteidigt. In dieser Sendung, die kontrovers heißt und heute das Thema hatte, sichtbares Zeichen der Versöhnung, der neue Streit um das Zentrum gegen Vertreibungen. Meine Gäste waren Wolfgang Bosbach, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, Markus Meckel, SPD-Abgeordneter, Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Albrecht Schläger, Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen und Christoph Wojciechowski, haben wir gerade gehört, Direktor des Collegium Polonicum an der Europa-Universität Viadrina.